So, herzlich willkommen zur 80. Folge, die gleich startet. Genau, ihr lernt uns ein bisschen genauer kennen, als ihr uns eh schon kennt. Und ansonsten ist es heute nicht so stürmisch, aber wird schön spannend und jetzt kommt gleich die Bahn. Dranbleiben. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der in diesem Podcast seine Sozialstunden ableistet. Hier ist René. Hi. Ja, hallo Stefan. Hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Endlich 80. Heute ist der 23. Februar 2022 und heute mit dabei unser Spannungsexperte Mr. Volt. Hi Marc. Hi René mit den komischen Ansagen. Hi Stefan mit den noch komischeren Ansagen. Und hi da draußen. Hallöchen, aber komisch Marc. Im Sinne von seltsam, nicht lustig. Aber das kommt ja nachher dann vielleicht noch. Echt? Fand sie nie lustig? Nö. Warte, muss ich jetzt hier anfangen zu lügen wegen euch? Ja, 2 Wochen sind wieder rum seit unserer letzten Folge. Kam mir vor wie 2 Wochen. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Richtig, genau. Und es waren ja stürmische Zeiten in Berlin, oder? Gut, dass wir es überlebt haben. Marc und ich sind ja frisurtechnisch auf Sturm eingerichtet. Bei René sieht es noch ein bisschen anders aus. Manchmal sieht er so aus, als wenn er gerade frisch vom Sturm kommt. Ja. Und zwar jeden Tag bis 15 Uhr. Ah, okay. Ja. Ich habe eine lustige Sturmgeschichte. Ja. Und zwar, lustig. Unsere Nachbarn, die haben mir ein Foto geschickt. Die haben in ihrer Wohnung, im Wohnzimmer, ihre 2 Motorräder deponiert während des Sturms, weil die beim letzten Wind umgefallen sind. Safety first. Ist eine ganz normale Mietswohnung. In Fahrstuhl rein mit den Motorrädern und dann rein ins Wohnzimmer. Ja, fand ich witzig. Ich habe eine ganz traurige Sturmgeschichte. Und zwar haben wir ja quasi vor unserem Arbeitszimmer, da ist so, ich nenne sie halb liebevoll, halb ekelerregend, meine kleine Krüppelkiefer. Es ist ein wohl schon etwas in die Jahre gekommener Baum, nicht besonders breit, nicht besonders hoch und den beschneiden sie auch regelmäßig. Aber es ist mir aufgefallen, schon im letzten Jahr, der trägt Blätter wirklich, wenn es hochkommt, nur noch an der Hälfte der Äste. Und irgendwie können wir den schon seit Jahren nicht leiden. Der nimmt uns da irgendwie die Sicht und lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten uns eigentlich gewünscht, dass der Sturm ihm doch nun endlich den Rest gäbe und ihm den Garaus machen sollte. Oh. Und was soll ich euch sagen? Nischt. Dieses Mistvieh wird uns wahrscheinlich noch überleben. Scheißbaumelender. Verdammte Natur. Vor allen Dingen muss er in die richtige Richtung fallen. Ja. Das kommt noch dazu. Ich finde bei den Bäumen immer sehr erstaunlich, dass die so stabil sind, dass eher das Wurzelwerk aus dem Boden gerissen wird, als dass so ein Baum in der Mitte durchbricht. Finde ich immer sehr erstaunlich. Ich habe dieses Mal beides gesehen. Ja, also das ist wirklich krass, ne? Dass so ein Loch im Boden ist und der einfach umgekippt ist. Und bei uns war es so, dass irgendwie mehrere Bäume irgendwie gelitten haben und schief hingen. Und ich bin in der Nacht zu Sonntag bin ich aufgewacht durch Kreissäge? Wie nennt man die? Kettensäge. Kettensäge. Oder Erwin. Genau. Du kannst sie auch Erwin nennen. Wir wissen dann, was gemeint ist. Erwin ist auch gut, genau. Und das Krasse ist, das war die Feuerwehr, die hat einfach dann die vielen Einsätze abgearbeitet und nachts um 2 dann war sie hier und hat erstmal den Baum zersägt. Aber es ging schnell. Ja, also man sieht, wenn man so spazieren geht, sieht man häufiger kahle Stellen jetzt irgendwie hier in dem Bereich bei uns. Da hat es einige Bäume entschärft. Dann lasst uns jetzt zusammen das Lied anstimmen. Mein Freund, der Baum ist tot. Er starb im frühen Morgenrot. Mir fällt gerade auf, ich möchte Stefan, das Lied auch? Nicht anstimmen. Aber wir wissen doch, dass es von der geschätzten Kollegin Milva gesungen wurde. Die Älteren erinnern sich. Ach so, der Mark hier. Und wir wollen noch einmal ganz kurz zurück zu den Bäumen und dass sie doch eher aus der Erde gerissen werden, als dass sie in der Mitte durchbrechen. Das ist höchst vermutbar der Tatsache geschuldet, dass wir in den vergangenen Jahren nicht genug Wasser, vor allen Dingen von oben, hatten für die Bäume. Sprich, das Wurzelwerk hat sich da offensichtlich nicht weiter gut verankern können. Und das könnte eine Folge der Dürre sein. Ich habe eine Lösung. Die Bäume einbetonieren. Das gibt natürlich keine gute Umweltbilanz, weil Beton, sprich also Marc, Zement, Stefan, da braucht man sehr viel CO2 für. Das wollen wir nicht machen. Und ja, ja gut, Marc, ist okay, du brauchst jetzt gar nicht dagegen reden. Dann machen Stefan und ich das. Das ist unser Projekt. Ihr werdet einen Teufel tun. Da, also bei sowas schließe ich mich nicht an. Ich hole die Bullen. Also, ich hole euch da raus. Ich lasse euch wegsperren. Ihr werdet ausgewiesen. Die Polizei ist nicht mehr grün. Blau. Die Polizei ist blau. Ja. Und gab es bei euch sozusagen außer Baumschäden noch andere Schäden? Nö, bei uns nicht. Aber gut, hier bei mir in Neukölln, wenn hier 20 Bäume umfallen, was kannst du da schon, egal wo die rauffallen, Sachschaden, 20 Euro. Nee, eben, wahrscheinlich haben die gedacht, da war eine Demo oder so. Ist ja normal dann, wenn da alles rumliegt, ja. Ja. Und René, bei dir? Nö, also. Nee? Echt krass. Nichts. Also bei mir, echt krass nichts. Ja, doch, warte, nee, eine Sache war, die BVG-Busse sind nicht mehr die Haltestellen angefahren, sondern angeflogen. Okay, verstehe. Nee, bei uns haben wir irgendwie ein Dach ist irgendwie abgedeckt worden von so einem Häuschen hier. So ein Altkleidercontainer ist umgekippt in ein Auto rein, was natürlich ziemlich ärgerlich ist. Ich muss ganz kurz nachfragen. Und ein Baum ist auf ein Auto. Ist der Container umgekippt oder umgekippt? Oh Gott, jetzt kommt er wieder hier. Der Klugscheißer. Er ist umgekippt. Jeter. Weißt du, ich muss jetzt mal, ich sitze ja an meinem Tisch und es waren 12 Container. Und schreibe die Zahl 12 auf meinen Zettel. Du meinst die Zahl 11. 11 und 12. Ulf und 12. So. Ja. Also, für die es nicht mitgekriegt haben, das I spricht man wie ein I, nicht wie ein Ü. Deswegen heißt es nicht Tisch, sondern Tisch. Tisch. Und Kirche. Ein kurzes I. Kirche. Tisch. Und Kirsche. Kirsche. Tisch. Ja, aber der Klassiker. Wir sind ja Berliner. Wir sind ja ein Berlin-Podcast, Leute. Da darf man das. Na? Kein das Grund, hier so sprachlich zu entgleisen. Ditte, sondern Dütte. Ja, es ist immer die Frage, wo hört die deutsche Sprache auf und beginnt der Dialekt? Ja, wahrscheinlich hört die deutsche Sprache da auf, wo der Dialekt beginnt. Egal, Stefan, haben wir den Sturm überstanden jetzt, oder? Ja. Moment. Wir haben die ersten drei überstanden. Ach ja, Ne? Also ist Sach. Es kommen ja noch welche, ja. Eben, also ich glaube ein vierter ist noch mal im Anmarsch, aber was danach kommt, weiß ich ja natürlich auch nicht. Ich bin ja kein Meteor. Ich meinte ja nicht mehr so hier in unserer Sendung, Marc. Ich meinte hier in unserer Sendung. Auch da bin ich mir noch nicht so sicher. Gut, ich möchte ganz kurz auf eine letzte Sendung zurückgreifen und vielleicht eine Korrektur vornehmen. Und zwar geht es um die Nasenspülung, ganz kurz. Die hatte war in ich der letzten ja jetzt das Sendung Kännchen. Nicht, war die vorletzte Sendung, meinst du? Vorletzten, was auch immer. Ja, in der letzten und vorletzten wahrscheinlich. Ich hatte ja mein Nasenkännchen jetzt reaktiviert und war richtig heiß drauf und habe dann aber nochmal gelesen, weil ich dachte, ich finde das so cool, das mit der Nasenspülung. Ich könnte es jeden Tag machen und wollte aber vorher überprüfen, ob das auch gesund ist. Und da tatsächlich hat sich herausgestellt, ich habe gelesen bei Lungenärzte im Netz habe ich gelesen, dass eine tägliche Nasenspülung nicht gesund für die Nasenschleimhaut ist, weil die dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Na toll, und ich soll es zweimal am Tag machen, morgens und abends, hurra. Man soll's tun, wenn es notwendig ist, aber man soll es jetzt nicht irgendwie, wenn es nicht notwendig ist, machen. Genau. Da muss ich ehrlich gesagt gegenhalten, weil als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dann auch Apothekerinnen und so weiter gefragt habe, da gibt es unterschiedliche Meinungen, definitiv. Es gibt die Fraktion, die sagt, nee, um Gottes Willen, nicht sehr oft, nicht so oft benutzen, nur wenn es nötig ist. Und es gibt die, die sagen, doch, macht es so oft wie möglich, es ist Natursalz, es ist alles gut und das tut der Nase gut und man soll es sogar vorbeugend einsetzen. Also du hast mit einem Nasenspülungsverkäufer gesprochen, ja? Mit meinem Dealer, wolltest du sagen. Genau. Dein Salzdealer. Ich habe gelesen, also Nasenspülungen sollten nur bei akuter Infektion und Nasennebenhöhlen und nicht länger als eine Woche täglich angewendet werden. Hurra. Das sagen die Lungenärzte der Deutschen Lungenstiftung e.V. in Hannover. Wer über einen langen Zeitraum seine Nase mit Salzlösungen spürt, läuft Gefahr, sie ihrer Schutzfunktion zu berauben oder irgend sowas. Marc, fällt dir was auf? Nein. Also ich würde dieser Meldung mehr Vertrauen schenken, wenn es von HNO-Ärzten kommt. Ja, ich habe da noch ein etwas hinzuzufügen. Ich hatte ja schon erwähnt, als ich über die Nasenspülung sprach, als das für mich noch neu war, dass ich zusätzlich noch ein Sesamöl quasi verschrieben bekommen habe. Habe ich mir noch aus der Apotheke geholt. Und da sollst du mehrmals am Tag dieses Sesamöl in die Nase sprühen. Ich nehme an, dass das dem entsprechenden Effekt vorbeugt, dass die Nasenschleimhaut da, was sich zurückgebildet wird oder sonst irgendwas. Was auch immer das die Ursache dafür ist, dass deren Funktion zurückgeht, wie René beschrieb. Ich hoffe auch, dass es nicht die Wahrheit ist. Ich würde mir auch viel lieber und viel öfter die Nase spülen. Es ist definitiv besser, als ein Nasenspray zu nutzen oder Nasentropfen. Das in jedem Fall. Ja, weil das ist, glaube ich, gefährlich. Ne? Davor wird gewarnt. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwie eine Zahl, wo man sagt, wenn man so oft im Monat ein Nasenspray benutzt, dann sollten alle Alarmglocken läuten. Lieber umsteigen auf Alkohol. Aber Nasenspülung, wie gesagt. Ja, aber nicht in die Nase. Genau, ja. Aber Marc, wie sieht's denn da aus? Machst du Fortschritte und auf einem guten Weg? Naja, also morgen habe ich mir vorgenommen, wieder vorstellig zu werden und dann mal zu gucken, ob endlich der Befund der Radiologie vorliegt, um dann das weitere Vorgehen zu besprechen. Und bis dahin, hat sie gesagt, soll ich weiterhin schön Cortison sprühen, jetzt nicht mehr zweimal täglich, sondern noch einmal täglich in ihr Nasenloch und auch nach wie vor weiter die Nasenspülung machen, zweimal täglich. Wahrscheinlich, um das Cortison aus der Nase zu spülen. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ist wirklich so, ne, glaube ich. Nein. Die Cortison ist ja auf Dauer dann auch nicht so schön. Ja, die Dame hat auch angedeutet, ich könnte das qua ewig und drei Tage weitermachen, weil das wäre ja nur an einer bestimmten Stelle und das hatte keine Nebenwirkungen, keine weiteren Auswirkungen auf den Organismus. Aber ich bin eher der Fraktion zugehörig, die sagt, ich möchte meinem Körper von außen möglichst wenig zuführen, also wenig Medikamente und sonst irgendwas. Und wenn jetzt die Alternative ist, zwischen denen ich auswählen kann, nämlich einerseits eine Nasen-OP zu machen und andererseits jeden Tag irgendwie Cortison in die Nase zu geben, dann entscheide ich mich aber fürs Messer. Achso, ja, ich dachte gerade, dann operierst du deine Nase lieber mit dem Cortison ab. Hä? Wie? Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Sagen wir nochmal. Das war jetzt aber alles gut. Statt einer OP lieber Cortison nehmen, also um die Nase lieber mit Cortison operieren. Nein. Es wird nicht lustiger. So, nee, Themenwechsel. Ja. Wie waren die zwei Wochen bei euch? Ich glaube, ihr baut sich gerade eine Spannung auf zwischen euch. Sag das noch mal. Sag das noch spannend. Einmal, dass ich hier eine Spannung aufbaue. Denn genau. Platzt ja aber der Mond in 1000 Meter höher, das zeigt ihr. Aber was ist Spannendes passiert in den letzten zwei Wochen bei euch? In den letzten zwei Wochen? Ja, ich habe meine Premiere gefeiert auf dem Tempelhofer Feld. Das ist absolut richtig. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ja, was für eine Premiere. Ihr erinnert euch ja, wir hatten ja mal vor, eine Folge auf dem Tempelhofer Feld zu machen. Das hat aber nicht geklappt. Die haben wir zu Hause gemacht. Wettertechnisch ist da uns was dazwischen gekommen. Und jetzt hat es mal geklappt, dass ich mir das mal angeguckt habe. Und lieben Dank an die Sarah, die mich dort hingeführt hat, mir den Weg gezeigt hat. Mhm. Und wir haben dort einen wunderschönen Sonnenuntergang genossen. Vor dem Sturmwetter. Und ich muss sagen, also ist schon eine geile große Fläche, definitiv. Du warst noch nie am Tempelhofer Feld? Nein. Weil, Mensch, du alter Ostbourne, musst ab und zu mal raus aus deinem Kiez da. Du wirst lachen, das ist gar nicht so weit. Das sind 35 Minuten von mir, wenn die S-Bahn-Anschlüsse stimmen. Und ich bin bisher immer nur mit der S-Bahn vorbeigefahren, mit der Ringbahn. Und habe immer nur geguckt und habe gedacht, och, was sind denn das da für Leute, die da mit ihrem Rad fahren, die da Drachen steigen lassen, die da gemütlich chillen. Also ja, wir werden wahrscheinlich da öfter mal hingehen, uns nochmal treffen oder so. Und wir wollen ja vielleicht auch nochmal im Sommer einen Podcast machen. Ja, das kriegen wir hin. Ich freue mich schon, wenn die Temperaturen endlich wieder konstant im zweistelligen Bereich liegen. Da kann ich nämlich schon morgens und nachmittags, wenn ich nicht auf dem 11 Grad, kann ich immer übers Tempelhofer Feld fahren. Das ist dann mein Arbeitsweg. Ja. Nee, also echt eine schöne Fläche. Also ja, und ein Riesengebiet, ne? Das muss man sich auch mal vorstellen. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn das alles voll Wohnungen wäre irgendwann. Und es gab ja so wunderbare Eingaben seitens der Bürger, als es hieß irgendwie, ja, Bebauung, ja, nein, oder was man auch überhaupt mit dem Tempelhofer Feld machen könnte. Und ein Entwurf war, einen großen See anzulegen. Und ein anderer Entwurf war, mal so einen richtigen Berg aufzuschütten. Das wäre dann die höchste Erhebung in der Stadt gewesen. Das sah höchst beeindruckend aus. Auch nur den Müll einfach zusammenfegen. Ja, eben. So ein Berg wird doch meistens aus Müll gemacht, oder? Bei euch Müll vielleicht. Und in Berlin ist es, nee, ist halt ja wirklich so. In Berlin sind die größten Berge Müll- und Trümmerberge. Ja, das ist richtig. Absolut. Aber es ist nicht so, ja, dass generell Berge mit Müll aufgeschüttet werden. Was für ein Quatsch. Der die Alpen? Nee. Was meinst du, wie die Alpen zustande gekommen sind? Na, das erkläre ich dir, wenn du groß bist, René. Mann. Genau. Ich merke, hier liegen Spannungen in der Luft. Fängst du schon wieder an damit? Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, also ein super Ausflugstipp, gerade wenn das Wetter jetzt wieder schöner ist, Marc hat es gesagt, und Sonnenuntergang, also sehr chillig, definitiv. Kann man schöne Fotos machen, ne? Ja, ansonsten in den letzten zwei Wochen, naja, also Olympia ist zu Ende gegangen und die Berlinale ist zu Ende gegangen, hatten wir auch, naja, nicht wirklich drüber geredet. Und was in den letzten zwei Wochen noch passiert ist, ist, dass ich mir Gedanken gemacht habe über die letzte Sendung. Da nochmal ein kleines Addendum, kleines Follow-up. Nämlich, wir hatten ja in der letzten Sendung versucht, über das Brotbacken, über den Brotgenuss, also gekauft oder selber gemacht, irgendwie zu sprechen. Es war eine schwierige Entscheidung. Dafürhalten ist das komplett in die Hose gegangen. Ich meine, es war recht unterhaltsam, irgendwie meinen eigenen Lachflash irgendwie da zu hören. Aber das Thema an sich ist, kann unmöglich vom Tisch sein. Das müssen wir bitte nochmal wiederholen. Es ist mir ein Bedürfnis. So, ihr könnt euch diesmal bitte dann auch entsprechend vorbereiten. Mal vorher eine Stulle essen oder so. Folge 278, dumm wie Brot, ist im Kalender notiert. Dumm wie Stulle, ja. Oha. Gut. Okay, also du meinst einfach nochmal in einer der nächsten Folgen nochmal ein bisschen intensiver darüber reden? Ja. Oder willst du das jetzt machen? Nein. Also nochmal ernsthaft das Thema angehen. Auch bitte. Die verdiente Ernsthaftigkeit in dieses Thema legen. Genau. Eben, weil das hat Brot einfach verdient, finde ich. Absolut, ja, weil Brot hat uns schon viel deutsches Kulturgut. Wobei Brot auch eine Menge Kohlenhydrate hat und ich deswegen eher von Brot abrate. Kannst du ein Eiweißbrot essen? Ja, was würdest du denn stattdessen essen? Oh, Stefan, du reimst. Was soll ich denn stattdessen essen? Ja. Gut, ich hab in den letzten zwei Wochen auch Dinge erlebt. Aha. Ich habe ein Buch gelesen. Das klingt nach einem Erlebnis. Ich habe eine Buchempfehlung für euch, nur ganz kurz. Carsten Maschmeyer? Ja. Carsten Maschmeyer. Den kennt man. Carsten Maschmeyer und das Buch heißt 6 Elemente des Erfolges. 303 Seiten, also nicht sonderlich dick. Kann ich empfehlen, sehr inspirierend. Der empfiehlt jetzt da nicht irgendwelche krassen, deepen Sachen, sondern macht sich eher Gedanken zu Themen wie Arbeit, Finanzen, Freunde, Familie, Gesundheit. Du solltest vielleicht noch dazu sagen, woher wir Carsten Maschmeyer kennen oder kennen sollten. Jeder kennt Carsten Maschmeyer. Das ist absoluter Quatsch. Also man kennt ihn ja nun nicht nur aus der Höhle der Löwen. Man weiß, dass der Herr Maschmeyer in Hannover eine Größe ist. Unternehmer. Ja. AWD, glaube ich, war so sein Ding, ne? Versicherung. Genau. Der war Chef, glaube ich, von der AWD. Mhm. Wie auch immer. Also es ist ein Unternehmer, ein erfolgreicher. Und das Buch ist jetzt nicht, was man erwarten würde, dass jetzt da so hochtrabendes Unternehmerzeug geschrieben ist, sondern tatsächlich aus seiner Perspektive. Und da war ich überrascht, wie bodenständig man dann trotzdem sein kann, wenn man jeden Tag Millionen verdient. Und es war sehr anregend, was er da so beschrieben hat. Leicht umzusetzende Sachen, und da kommt man schon auf Ideen und denkt sich, ich glaube, ich müsste auch mal so ein paar Bereichen bei mir privat aufräumen. Von daher, das Buch ist ab nächster Woche wieder in der Amerika-Gedenkbibliothek verfügbar, weil ich werde es abgeben. Also zuschlagen. Vorbestellen, Leute. Gut zu wissen. Unseren Podcast abonnieren online. Und dann sofort dieses Buch vorbestellen. Aber die Reihenfolge beachten, ihr so Schlümpfer. Ja. Ja, wir haben ja in der letzten Sendung haben wir noch zwei Jubiläen vergessen, ne? Und die müssen wir mal kurz anregen. Und da komme ich gleich in dem Atemzug auch zu einem Feedback von Johannes. Schöne Grüße auf jeden Fall. Warte, Johannes. Johannes. Ne? Sollen wir noch sagen, woher wir Johannes und, kennen? Ja, aus einem befreundeten Podcast. Ganz genau. Zu breit für Sessel. Zu breit für Sessel. Absolute Empfehlung von mir. Ich habe da jetzt endlich mal reingehört, irgendwie 2-3 Folgen. Und absolut hörenswert. Super Podcast. Weitermachen, Jungs. Kuschi, Johannes. Okay. Aber natürlich nicht so hörenswert wie unser, weil dann wärt ihr jetzt nicht bei uns hier. Dann muss ich mir das mal notieren. Nein, ich glaube, das ist heutzutage, muss man da auch so ehrlich sein, das ist keine Konkurrenz für uns, weil es gibt ja verschiedene Podcast-Bereiche und das ist eine absolute Empfehlung. Also ich höre den auch sehr gerne. Ne? Aber wenn ihr eure Zeit aufteilen müsstet zwischen denen und uns, ihr Schlümpfe, ihr werdet doch wohl hoffentlich uns weiterhören. Ne? Aber der Tag hat 24 Stunden, da kann man zwei hören. Wie oft kommt denn der andere Podcast raus? Der kommt doch bestimmt in genau der anderen Woche, wo wir nicht rauskommen. Ich glaube, jede Woche. Ja, so ist das. Ja, da hört man halt nur jede zweite Woche. Genau, hört man halt zwei Wochen, zwei Folgen. Oder ich habe eine viel bessere Idee. Man fängt an, laufen zu gehen, so wie es der Ronny macht, und hört dann einfach beim Laufen den Podcast. Oder macht es so wie der Gordon, geht spazieren und hört beim Spazieren den Podcast. Oder man macht das so, wie das früher der Axel gemacht hat. Man lädt Freunde zu sich nach Hause ein, setzt sich aufs Sofa und hört über die Stereoanlage-Podcast. Oder man macht das so, wie unser neuer Hörer Sven. Man versucht dabei einzuschlafen und stellt dann genau wie Sven fest, der Podcast ist scheiße, dabei kann man ja nicht pennen. Hat der gesagt? Ist nicht zum Einschlafen geeignet. Musste morgens hören. Wo hat er, auf welchem Kanal hat er das gesagt? Auf meinem privaten. Ach so, der, genau. Okay. Das ist ein guter Freund von mir. Ich würde vorschlagen, wir können den Sven ja mal einladen zu einem Hörertreffen. Was kommt jetzt? Was hast du denn vor? Erzieherische Maßnahmen. Nein. Ja, lass mal ein Hörertreffen machen. Komm, lass mal ein Hörertreffen machen. Mit belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen. Ich habe seit neuestem eine Bücherzelle vor der Tür. Die könnte man eventuell dafür benutzen. Na, ja, also auch an Sven natürlich lieben Dank, ne, für das Feedback. Ich hatte ja schon versucht anzudeuten, dass wir noch zwei Jubiläen grüßen. Dann möchte ich an der Stelle noch Ben grüßen, wenn wir jetzt schon anfangen, hier jeden Hörer einzeln zu grüßen. Ja, wären wir nicht fertig, ne? Stefan, gut, sag doch mal, was ist denn mit dem Johannes? Schön, mach weiter. Ja, pass auf, mit Johannes oder Hannes ist es so, er hat ja Feedback gegeben, weil er weiß ja, dass ich ein riesen Fan des öffentlichen Nahverkehrs bin und war total entsetzt, dass ich das mit der Otto-Grotewohl-Straße vergeigt habe. Aber ich habe mich bei ihm tausendmal entschuldigt. Nein, und in diesem Zusammenhang muss man sagen, dass die Berliner U-Bahn und die Berliner S-Bahn, oder die Stadtbahn, wie es ja auch heißt offiziell, die hatten ja Geburtstag im Februar. Und das haben wir ganz, ganz vergessen zu erwähnen im Podcast. Und das tun wir hiermit nachträglich. Ja. Zum wievielten? Die Berliner U-Bahn hat 120 Jahre gefeiert und die Berliner Stadtbahn 140 Jahre. Und warte mal, 120? Ja, das heißt am 15. Februar 1902 fuhr zum ersten Mal die U-Bahn in Berlin. Das waren dann die Ministerfahrten. Drei Tage später erst wurde es für den öffentlichen Betrieb dann freigegeben. 1902, das muss man sich mal vorstellen, da liefen echt noch sehr, sehr viele Pferde durch die Stadt. Gut, die Tram gab es auch schon. Das war die U8, ne? Am Wittenbergplatz. Nein. Doch. Nee? Nein, die U1 natürlich. Ich sag nichts. Die U1, ja, das Viadukt, ne, da oben, das war, was war das, welche Station war das, Mike? Mark, sage ich schon. Stralauer Tor oder wie das hieß, also nicht ganz. Genau, ne, das heutige Cottbusser Tor, glaube ich, ne? Der Bereich. Kann sein. Hm. Genau. Ich wollte ja, dann hau raus. Tja, nee, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich mach erstmal weiter. Vielleicht fällt es dir wieder ein. Also, wer einfach mal die Geschichte so ein bisschen erleben will von der Berliner U-Bahn, das U-Bahn-Museum ist immer ein Tipp. Zum Beispiel der U-Bahnhof Klosterstraße, der bietet auf dem Bahnhof auch so eine alte historische U-Bahn, die man sich angucken kann. Und da sind ganz viele alte U-Bahn-Pläne drin oder ausgestellt auf dem Bahnhof. Also irgendwie aus den 60er Jahren ein U-Bahn-Netz von Berlin. Also da sieht man auch die historische Entwicklung, wie sie sich weiterentwickelt hat. Das ist auch ganz interessant auf jeden Fall. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Stefan, ja. Du hast die S-Bahn als Stadtbahn bezeichnet. Das ist so nicht richtig. Das S stand für schnell. Das war die Schnellbahn. Ja. Und Stadtbahn bezeichnet eigentlich, glaube ich, den Ring, den S-Bahn-Ring. Das ist die klassische Stadtbahn. Den Innenring. Da möchte ich auch mit einem Wissen angeben. Der Ring. Ja. Also was heißt der Innenring? Es gibt keinen Außenring. Ich dachte gerade, der Ring wäre auf der ehemaligen Berliner Mauer, also auf der Ur-Ur-Berliner Mauer, aber das ist die S-Bahn-Linie am Alexanderplatz. Die fährt auf der ein Stück auf der Berliner Befestigungsmauer. Stadtmauer. Wir haben genau, in also, Folge minus 10 haben wir darüber gesprochen. Genau. Ich würde es mit der Stadtbahn, würde es sogar auf den, nicht auf den Ring beziehen, sondern eher sozusagen auf die, also wenn man jetzt die Karte im Kopf hat, auf dem Bereich, also wird der Stadtbahn immer der Bereich zwischen Ostkreuz und Zoologischer Garten irgendwie bezeichnet. Ah, richtig. Also ja, genau. Die gerade, genau, das ist eher die Stadtbahn. Verbindung. Ne? Genau. Das ist die Stadtbahn, also, nicht der Ring. Ich habe gerade Ostkreuz gesagt, es müsste Ostbahnhof bis Charlottenburg genauer sein und da beträgt die Entfernung, jetzt dürft ihr mal raten, wie lang ist der Bereich oder dieses Viadukt, das kennt man ja, die auf der Stadtbahn fährt die S-Bahn ja auf so einem Viadukt. Wie viele Kilometer ist denn das Viadukt zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg? Ich würde schätzen 11,3. René? 11,4. Ach, es sind leider nur 11,2. Ihr seid völlig daneben. Völlig daneben. Ja. Na, hör mal zu. Ich habe das vorher nicht angeguckt. Ich habe es wirklich nicht geraten, geschätzt. Ah, ja. Also stimmt. 11,2 Kilometer. Kick an. Ja. So. Das kommt einem gar nicht. Klingt komisch, ja. Das heißt, in Berlin, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, fährt die S-Bahn größtenteils auf einem Viadukt? Also auf einem. Die Stadtbahn, ja. Ja, da hast du ja gerade gesagt, zwischen S-Bahnhof und Charlottenburg. Ja. Mhm. Echt? Mhm. Musst du mal drauf achten. Ja. Wenn man Ostbahnhof rausfährt. Schau dir die Station an. Da sind doch vier Gleise nebeneinander. Ist das so ein breites Viadukt oder was? Ja, ja. Weil da fährt ja nicht nur die S-Bahn, da fährt ja auch die Regionalbahn. Die oder Fernzüge können da ja auch fahren. Ja. Genau. Dann nochmal der Hinweis an die U-Bahn, ganz kurz die U-Bahn, die durch ein Haus fährt. Ja, am Technikmuseum. Gleisdreieck. Mendelssohn-Bartholdy-Park. Mhm. Wahrscheinlich. Ist ja die Ecke. Mark. Die BVG feiert 120 Jahre U-Bahn unter dem Slogan Berlins älteste Untergrundbewegung. Ja, cool. Ich habe schon gesagt, irgendwie damals, als die U-Bahn in Berlin ankam, 1902, Werner von Siemens, der wollte eigentlich schon 16 Jahre früher, hat er dem zum ersten Mal Pläne für diese Stahlkonstruktion, für die Viadukte in Berlin irgendwie vorgelegt. Aber da wollten die Stadtväter das noch nicht. Er hat die erste U-Bahn Vater noch nicht mehr erlebt. Ich wollte hier nur mit zwei, drei Sachen irgendwie noch glänzen, nämlich, dass sich die Begeisterung der Berliner am Anfang doch sehr in Grenzen hielt. Das war mehr so das Verkehrsmittel für die Reichen. Was muss man sich darunter vorstellen? Es gab unterschiedliche Klassen. Ja, es gab eine Holzklasse, sozusagen die dritte Klasse, und dann gab es noch eine zweite Klasse, da konnte man wenigstens auf Polstern sitzen. Erste Klasse, glaube ich, gab es gar nicht, oder dafür gab es entsprechende Spezialzüge. Die fuhren nämlich nicht nur in Gelb, so wie heute, sondern auch in Rot. Und ein Fahrschein, ein Malerfahrschein, kostete seinerzeit 15 Pfennig. Das war damals allerdings auch ein bisschen mehr Geld. Und auch heute noch sagt man über die U-Bahn, wie ich finde, zu Recht, sie ist immer schnell und sicher, meist pünktlich und zuverlässig. Und im Sommer schön warm. Im Sommer schön warm. Und der letzte Fakt aus der ersten rund 6 Kilometer langen Strecke, mit 6 Stationen hatten sie damals angefangen, bis zum Ende des Jahres sind noch 2 weitere dazugekommen, 1902, ist mittlerweile ein Netz aus 155 Kilometern mit 175 Bahnhöfen geworden. Und damit zurück ins Studio. Ich glaube, das ist die Top 10, in der Top 10 weltweit vom Verkehrsnetzgröße irgendwie. Das also, kann sein. Also Superlative können wir hier in Berlin überhaupt nicht bieten. Gar Shanghai und Jiangsu und Peking und sowas habe ich vorhin mir angelesen. Also die haben ganz andere Fahrgastzahlen und ganz andere Strecken, die dir da zurücklegen etc. Und die ersten waren wir auch nicht. Paris und London waren viel früher. Aber für uns in Berlin ist was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, mittlerweile das Verkehrsmittel Nummer 1. Das war nicht immer so, das war so ein bisschen geschuldet, oder diese Entwicklung wurde vorangetrieben, vor allen Dingen im Westen Berlins, weil die Tram einfach aus dem Verkehrsbild verschwunden ist. Und deswegen sind dann alle auf die U-Bahn umgestiegen. Genau, also die Teilung Berlins hatte natürlich auch große Auswirkungen auf das Verkehrsnetz. Ja. Ja, cool. Also immer wieder spannend und immer wieder zu empfehlen. Auch zum Beispiel YouTube-Videos zu dem Thema. Da gibt es zahlreiches Material. Wer sich da informieren will und mal einen schönen Abend mit so einer Doku erleben will, lohnt sich definitiv. No? Ich glaube, es wird Zeit für einen Lifehack. Okay. Ein Lifehack, ja. Na denn? Und zwar, Leute, wenn ihr euch Musik anhört und die Möglichkeit habt, die in der Geschwindigkeit anzupassen, mal schneller und langsamer abzuspielen, wenn ihr einen Song habt, der euch so richtig gut gefällt und da möglichst nicht so viel Gesang bei ist, dann einfach mal langsamer abspielen. Nicht gerade so auf halbe Geschwindigkeit, aber so auf 90-80% Geschwindigkeit runter. Man erkennt den Song noch und hat viel länger was davon. Lifehack, Ende. Hast du einen Tipp für eine Software, mit der man das machen kann? Ich dachte da... Spotify? Ich wollte gerade sagen, ich weiß ja nicht, wie die Leute ihre Musik hören. Ob sie runterladen und dann mit einem Player hören oder online bei Spotify oder bei YouTube. Je nachdem. Stimmt, YouTube ist ein guter Tipp. Das probiere ich mal aus. Da kann man bei YouTube langsamer. Kann man die Geschwindigkeit ändern, ja. Genau. Zumindest gibt es entsprechende Plugins für die Browser, die dann die Funktionalität von YouTube erweitern, um die entsprechenden Funktionen. Ich habe noch einen Lifehack, der auch in die Richtung geht, Tempo. Und zwar, es gibt ja Leute, ich habe es festgestellt, Menschen, die ich kenne, hören ihre WhatsApp-Nachrichten schneller, also im doppelten Tempo ab. Und um denen entgegenzuwirken, müsst ihr eure Sprachnachrichten einfach langsamer sprechen. Ja, das funktioniert auch mit unserem Podcast. Den auf langsamer zu machen? Wer mehr von uns haben will, der muss uns einfach langsamer hören. Der hört den Podcast auf. Genau. Oh, ich habe gerade ein Déjà-vu, das ist in das Tempo der vorigen Sendung. Ganz genau. Das klingt das nämlich genauso wie bei der letzten Folge. Da war die Sendung vorbei an der Stelle. Ne? Ja, ich habe mich herrlich amüsiert. Aber ich merke schon, die Spannung steigt. Fängst du schon wieder mit der Spannung an? Hör mal auf jetzt. Kannst du dich mal lieber beherrschen? Kannst du nicht einfach mal die Sendung durchziehen? Mann, Stefan, komm ja gleich rüber, du mit deiner Spannung, die Welt austreiben. Komm doch her. Mit der 7-schwänzigen Katze. Komm doch her, mach spannend. Genau. Ja, also wenn ihr vielleicht auch ein paar Live-Acts für uns habt oder uns sagen könnt, wie ihr Musik hört, mit welchen Apps, auf dem Computer, auf dem Smartphone, wo auch immer, oder über Alexa, gibt es ja auch am Fernseher. Oder wenn ihr uns eure Kontonummer mitteilen wollt oder die Namen eurer Eltern. Gerne. Stefan, was erzählst du denn? Sag doch einfach, die Leute sollen sich melden. Richtig. Meldet euch einfach, nutzt das Feedback-Formular oder wir haben auch diverse andere Möglichkeiten und das verraten wir euch jetzt. Der Podcast aus Berlin. Irgendwas ist doch immer. Du findest uns bei Instagram unter dem Account podcast.iedi. Schreib uns dort eine DM oder kommentiere unsere Beiträge. Unsere Website findest du unter berlin-podcast.de. Hier gibt es alle Shownotes und ein Feedback-Formular. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Gesungene Nachrichten würden wir übrigens auch hier im Podcast spielen. Ja. Gut, dann Stefan, womit geht es jetzt weiter? Ja, wir haben gerade noch mal kurz beratschlagt, weil natürlich der Smalltalk schon wieder so ausfallend ist, was sehr gut ist. Ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man viel zu talken hat. Da vergeht die Zeit auch gut. Wir haben ein neues Spiel. Und zwar heißt das Spiel End oder Weder. Und das hat sich gerade auch der Marc ganz doll gewünscht. Es ist eine Möglichkeit, dass ihr uns besser kennenlernt, weil wir haben ja noch nicht so viel von uns verraten. Wer aufmerksam unsere Folgen hört, der weiß natürlich schon das ein oder andere, womit wir uns beschäftigen, was unsere Hobbys sind. Und ja, wir fangen heute einfach mal ganz simpel an mit End oder Weder. Und das Konzept ist einfach so, dass wir uns so ein bisschen vorstellen. Wir können uns aussuchen, ob wir heute mit einer Person von uns anfangen oder ob ihr beide zum Beispiel direkt reagiert. Nein, alle drei. Das kann man, oder so, ja genau, das ist auch eine gute Idee, dann machen wir das so. Baust du da schon wieder Spannung auf, Marc? Stefan darf mitspielen, okay, alles klar. Na, dann genau. Überlege ich mir, ob ich mitmache. Ist wie im Sportunterricht, ne? Genau. Wie früher, schon klar. Genau, und das kann man im Prinzip in weiteren Folgen dann ausbauen und vielleicht fallen uns, wenn man das Konzept verstanden hat, einfach weitere Sachen ein. Stefan, die Idee dahinter ist ganz einfach. Genug der Vorrede. Mach's kurz. Ja, man muss, genau, also letztendlich, wenn wir es jetzt spielen, dann wird man ganz schnell das Prinzip verstehen und dann läuft das. Verstehe Deswegen nicht. Würde ich sagen, ich habe mir gewünscht, dass Marc ein Jingle vorträgt zum Spiel End oder Weder. Hä? Das höre ich zum ersten Mal. End oder Weder, Weder oder End. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Dankeschön. René. Danke, Marc, für nichts. Sehr gerne, immer wieder gerne. Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal Jingle-König, ne? Genau, der Jingle-König. Ja, hast nicht schlecht. Schöner Titel. Gut. Also los geht's. End oder Weder. Wir fangen an. Unsere Namen sind Marc, René und Stefan natürlich. Achso. Genau. Ich hätte es gewusst, ja. Entschuldige bitte, dass ich nicht schnell genug geantwortet habe. Ein Punkt Verdammt. Für euch. Nein, hier gibt es keine Punkte. Wie alt sind wir? Jetzt wird's kritisch. Was hat das mit End oder Weder zu tun? Geht ja gleich los dann. Achso. Marc, wie alt bist du? Volljährig. Möchtest du es verraten? Okay. René? Ich bin knapp über volljährig. Okay, gut. Ich bin 29 plus. Wirklich? Ich hätte dich viel älter geschätzt, Stefan. So sollten wir hier nicht anfangen. Also Ente oder Trente, End oder Weder. Ich heiße genau. Marc. Ich trinke hier. Ja. Nein, das wolltet ihr nicht hören. Ich bin 51 und ein halbes Jahr alt. Man soll doch nicht Sehr gut. Sieht man dir nicht an? Ich werde im Juni 52. Ich war auf deinem 50. Ja. Kann mich genau dran erinnern. René. Ich bin René und ich bin, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 44 Jahre alt. Kannst du drehen und wenden, wie du willst. Es bleibt bei 44. Also ich weiß, stimmt doch, oder? Nee, warte mal. Na doch, 44 bin ich. Ja, weil ich bin 42 und du bist immer 2 Jahre älter gewesen als ich. So kann ich es mir merken. Ah, okay, cool. Na? Und wir können sagen, wir machen alle einen ähnlichen Beruf, oder? Ich sitze den ganzen Tag vor dem Bildschirm und verderb mir die Augen. Richtig. Oberbegriff IT, genau. So, und jetzt kommen die richtigen Fragen. Es geht locker los und wir steigern uns. Wenn es mir zu intim wird, gehe ich, ja. Büro oder Homeoffice? Sowohl als auch. Büro. Mhm. Büro. Aber bei mir aktuell sehr intensiv Homeoffice. Genau, ich wollte jetzt wissen, zielt die Frage darauf ab, wie wir gerade arbeiten oder was wir bevorzugen? Na, entweder oder. Genau, entweder oder. Also du kannst es ja auch so erklären. Also bei manchen Fragen macht es wahrscheinlich Sinn zu sagen, jetzt aktuell so, aber generell dann eher so. Ne? Frühaufsteher oder Langschläfer? Eher Langschläfer. Auf jeden Fall. Ich bin eigentlich mehr so eine Nachteule. Das heißt, zum Nachmittagabend kriege ich auf jeden Fall arbeitstechnisch immer nochmal so eine zweite Luft. Und aus meiner freiberuflichen Tätigkeit weiß ich, dass ich auch des Nachts oder zumindest in den späten Abendstunden noch so richtig schön effektiv sein kann. Und dafür schlafe ich morgens gerne mal ein bisschen länger. Wann, stehst du in der Regel auf und wann gehst du ins Bett? Aktuell stehe ich momentan auf so, naja, sagen wir mal, morgens um 7 und gehe abends ins Bett so 23 Uhr. Okay. Ist eigentlich exakt so wie bei mir. Nur was halt bist du, anders. Stefan, Langschläfer? Also ich war früher eigentlich immer ein Frühaufsteher, aber mittlerweile ist es anders. Also ich kann auch schlafen, gerade wenn, ja, am Wochenende oder so, aber mehr als 9 oder 10 Uhr ist eigentlich nicht drin. Das ist ja nicht Langschläfer. Ich finde es schon, wenn man sonst in der Woche um 7 aufsteht, das und ist doch alles, bis 9 schlafen kann. Also man muss das alles in Relation sehen zu der Zeit, wann man aus dem Club kommt. Genau, das stimmt, ja. Ist ja bald wieder möglich. René, also bei dir, wie sieht's da aus? Ich würde mich als Mittelschläfer bezeichnen. Also lang schlafen macht mir ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, weil ich was vom Tag erleben will. Ich gehe gegen 22 Uhr Schlafanzug anziehen, Pipi und Zähne putzen. Zähne putzen, und stehe morgens und ab ins Bett. 5:40 Uhr auf. Aber nicht ohne, dass der Wecker vorher fünfmal gesnoost wurde. Ich wollte gerade sagen, du stehst doch nicht auf, du wirst aufgestanden. Genau. Ich bin tatsächlich der Erste, der aufsteht unter der Woche. Donnerwetter. Sieht es anders aus, da schlafe ich dann gerne mal bis um 9. Aber ja, wenn ich würde und wollte, ich wäre gern Frühaufsteher. Also ein richtiger Frühaufsteher. So um 5 Uhr aufstehen oder um 4 Uhr aufstehen, das wäre so mein Ziel. Ja. Okay, machen wir weiter. Bei der nächsten Frage weiß ich schon, was Marc sagt. Hund oder Katze? Du meinst mit Zwiebeln? Ich bin Katzentyp. Die Katze liegt gerade hinter mir auf dem Kratzbaum und hat sich da selig eingerollt. Und Hunde, solange wie ich noch zwei gesunde Hände habe, kommt mir hier kein Hund in den Haushalt. Punkt. Okay. René? Oh ja. Wir haben gerade ein technisches Problem. Ich nicht. Genau. Ich muss mal kurz den René wieder hinzufügen. Der ist nämlich verschwunden. Der ist aus unserer Telefonkonferenz hat einfach aufgelegt. Das ist eine Frechheit. Tja, was ist denn da nur passiert? So, und da ist er schon wieder. Was war los, René? Keine Ahnung, was da passiert ist. René, wir hören dich nicht. Ja. Also sehr leise. So. Keine Ahnung, was passiert ist. Mein Telefon liegt da hinten. Och. Ja. Wie hast du das gemerkt? Wer war das? Katze? Das... Ja, genau. Ich habe schon gesehen, weil mein Display angegangen ist, da dachte ich, oh, was jetzt? Aber egal. René, wir nehmen das, ich sage ja, hier bauen sich gerade Spannungen auf, ne? René geht einfach raus aus dem Telefonat. Ja, wir waren bei Hund oder Katze, René? Nicht mein Thema, weder noch. Okay, ist auch okay. Bei mir, ich mag beides. Ich habe selber keine Haustiere aktuell, hatte früher viele Wellensittiche und das waren auch total niedliche Tiere und ich finde Hund oder Katze beides süß. Ich habe Freunde, wo das gemischt ist und ich komme mit beiden super klar. Tolle Tiere. Mhm. Wobei eine Katze natürlich den Vorteil hat, brauchst du nicht rausgehen. Katze hat einen wahnsinnigen Nachteil, du kannst nicht einfach so spontan in Urlaub fahren. Aber das gilt eigentlich generell bei Haustieren, ne? Ja, oder? Ja, gekümmert werden muss ich auf jeden Fall. Aber weil wir jetzt bei Hund oder Katze waren, so einen Hund kann man gegebenenfalls mitnehmen oder da andere Leute sich drum kümmern lassen. An der Autobahnraststätte vergessen. Klar. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Genau. Okay. Das ist gut, dass du das dazu sagst. Ja, selbstverständlich. Nächste Frage. Auto oder Busbahn? Ja, sowohl als auch. Hatten wir schon mal ausführlich besprochen im Mobilitätspodcast. Und da hat sich meine Meinung nicht geändert. Immer noch Bus und Bahn. Aufgrund Nachhaltigkeit und auch Komfort, denke ich, ist größer, wenn man Bus und Bahn fährt. Außerdem, ich bin ja sauer, dass das Fahrrad hier schon wieder nicht erwähnt wurde. Und von den Motorradfahrern wollen wir mal gar nicht sprechen. Ja, es gibt natürlich viele Fortbewegungsmittel. Na? Ja, also für mich ist es hauptsächlich das Fahrrad. Ja, bei mir ist es gemischt. Ich fahre gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln natürlich. Wir haben ihn. Gerade wenn es in die Stadt geht, aber wenn es raus aus der Stadt geht, dann natürlich das Auto. Ja. Also jetzt kommt der Knaller. Ach, Stefan. Der Stefan. Da baut sich schon wieder Spannung auf bei Stefan. Bei den Öffentlich-Rechtlichen musst du doch GEMA-Gebühren bezahlen. Richtig. Da kannst du gar nicht mitfahren. Schöner Gag. Ne? Kommen wir zur nächsten Frage. Mietwohnung oder eigenes Haus? Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dann auf jeden Fall ein eigenes Haus. Mhm. Me, myself and I. Meins. Keine Nachbarn. Das wäre so geil gewesen. Vor allen Dingen, ich hatte so einige Bekanntschaften, die hatten Eigenheim und das hat mich immer begeistert. Ja? Also selten bin ich dann irgendwie mal weggegangen und dachte so, boah, zum Glück hast du eine Wohnung. René? Ja, also definitiv Mietwohnung, weil wenn du ein Haus hast, dann kannst du dir deine Nachbarn nicht aussuchen. Ich habe das Gefühl, mit einer Mietwohnung ist man flexibler. Und wenn in der Wohnung kannst irgendwas... Kannst ja wegziehen, genau. Ja, ist ja so. Und du kannst halt auch, wenn irgendwas ist, kannst du deinen Vermieter anrufen dann oder den Hausmeister und kannst sagen, hey, Hausmeister, ich kriege ein Wasserhahn nicht auf, komm mal vorbei. Ja, hat alles Vor- und Nachteile, ne? Also keine Rose ohne Dornen. Das ist korrekt. Ja, also bei mir ist es auch die Mietwohnung, aber natürlich gibt es Situationen, wo man sich denkt, auch wenn man jetzt ein schönes eigenes Haus hätte, ja, aber ich glaube, da bin ich raus und da, also das wird sich auch in meinem Leben nicht ändern. Aus finanzieller Sicht sagt Herr Maschmeyer in seinem Buch, die sechs Elemente des Erfolges auf Seite 348, dass sich ein Haus natürlich viel mehr rechnet. Schreckt mich aber nicht ab. Übrigens, Seite 348 gibt es in dem Buch nicht, hat nur 303 Seiten, hatte ich vorhin ja schon gesagt. Genau. So ist das. Ich wollte dich noch darauf hinweisen. Könnt ihr euch aber ab nächste Woche selber überzeugen. Steht es wieder in der Bibliothek, ne? Wenn er es wieder zurückgebracht hat. Meer oder Berge? Ui. Für mich eigentlich weder das eine noch das andere. Für mich hauptsächlich Wald. Dann Berge, musst du Berge nehmen, da hast du viel Wald. Unter Umständen. Naja. René? Ja, nee. Also ich habe nicht wirklich einen Favoriten. Also was ich überhaupt nicht kann, ist Strandurlaub und dann irgendwie den ganzen Tag in der Sonne liegen, wie tot. Das ist gar nichts für mich. Wenn man dabei säuft, geht's. Dann merkst du es nicht. Ja, deswegen würde ich dann doch wahrscheinlich auch eher die Berge bevorzugen. Und von oben sieht man ja eh mehr. Von oben sieht man mehr, versteht er? Ja, klar. Bei mir ist es mehr, das Meer auf jeden Fall, weil ich bin eher so, klar, im Urlaub will man sich erholen, da muss man auch mal ein paar Tage am Strand liegen, natürlich muss man auch ein paar Ausflüge machen, aber Berge, oh nee, da musst du dann wandern wahrscheinlich und ah nee, das ist überhaupt nichts für mich. Sieht aber trotzdem von der Landschaft beides toll aus, finde ich. Dann die nächste Frage. Ausgiebiges Frühstück oder direkt morgens aus dem Haus? Nee, dann lieber ein ausgiebiges Frühstück. Ja. Also praktischerweise stellt sich das bei mir so dar, dass ich meistens einfach direkt so aus dem Haus gehe, wie du es gesagt hast. Aber gerade jetzt, wo ich hier im Homeoffice arbeite und auch am Wochenende, da weiß ich ein ordentliches Frühstück schon zu schätzen. Also ich würde lieber eher aus dem Haus, weil also so am Frühstückstisch versauern und irgendwie stundenlang zu sitzen vor so einem Teller und dann vielleicht in Zeitlupe so ein Brötchen zu essen und nee. Ja, aber das kann man auch anders spielen, René. Genau. Wie denn? Stundenlang davor sitzen. Genau. Und also auf diesem Brötchen rumknabbern, was im Mund immer mehr wird. Ich hasse es. Nee, ich weiß, es muss nicht so sein. Frühstück kann auch Spaß machen. Genau. Und Haare schneiden tut nicht weh. Geschädigt. Ich hatte meine Freundin und die war in so Etepetete-Kreisen und wenn wir dann Kaffee getrunken haben mit ihrer Familie, dann wurde so mit dem Gäbelchen auch so am Kuchen immer so ein Stück Krümel abgekratzt und wurde dann gegessen. Das hat sie mal ewig hingezogen, das Kaffee. Und ich dachte dann schon, wenn ihr den so langsam esst, den Kuchen, dann könnt ihr ihm doch gleich einen Namen geben. Nee. Ich möchte was erleben, ich möchte raus, ich esse mein Brötchen und dann, ja. Bis zum Ende. Gewusel. Nein, also dann noch als kurze Ergänzung. Man kann meine und Renés Leidenschaft wunderbar miteinander kombinieren, indem man früh aus dem Haus stürmt, einen netten Spaziergang macht und dann ausgiebig frühstücken geht. Dann lässt man sich also einfach brunchen, woanders schön den Arsch nachtragen. Also das eine oder andere Mal brunchen finde ich schon okay. Also da habe ich schon Bock drauf, ne? Aber so, nee, hier sonntags. Das ist eher das gemütliche Brunchen, ja. Ja, so mit Freunden zusammen und dann mal hier vom Tisch, zwischen Tisch und Buffet pendeln. Das finde ich schon okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu ein paar Stefan, Eigenheiten. Hast du dich schon geäußert? Ach so, stimmt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den ich schon öfter im Podcast erwähnt habe. Also Frühstück ist für mich schon die wichtigste Mahlzeit des Tages und ohne Frühstück gehe ich definitiv nicht aus dem Haus. Ich auch nicht. Und das muss, also ausgiebig ist jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen Auslegungssache. Ne? Also am Wochenende wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil man mehr Zeit hat. Aber auf jeden Fall muss man da seinen Kaffee und sein Toastbrot irgendwie morgens haben. Und dann geht's auch. Ich wollte dich gerade fragen, was du denn so präpelst in den Morgenstunden? 2 Toaststullen. Mindestens. Butter oder Margarine? Hast du ins Konzept geguckt? Weil die nächste Frage ist, Butter oder Margarine? Oh, nee, habe ich nicht gesehen. Passt auch. Ja, dann aber kommen wir zur Frage zurück, Stefan. Wie hältst du es mit Butter oder Margarine? Und vor allen Dingen, bist du mehr der Marmeladen-, Honig- oder Schokoschmadder-Typ? Margarine ist auf jeden Fall meins. Marmelade esse ich sehr selten. Ich bin eher einer, der jeden Morgen auf einer Toastscheibe Fleischsalat hat. Und auf der anderen Quark. Quark und Fleischsalat. Ja. Das Schlechteste aus beiden Welten. Der Quark ist doch gut. Quark ist gut. Ich stehe nicht so auf Quark. Also wenn man Quark irgendwie was ich, so ein bisschen aufrührt und mit ein bisschen Früchten süßt oder so, dann geht das schon in Ordnung. Aber Fleischsalat, nun gut, es gibt solche und solche. Also ich bin eher so ein Fleischesser. Also auch zum Abendbrot gibt es viel Wurst bei mir, definitiv. Dr. Gicht, immer schön aufpassen, ne? Hallo, ich bin Topwitz. Ja, aber auch du wirst nicht jünger, mein Bester. Das stimmt, ja. Ja, wie sieht's bei euch aus? Butter, ja, Margarine, also bei mir kommt ein Potpourri der guten Laune auf den Frühstückstisch. Ich bin ein wenig Fleisch am Morgen auch nicht abgeneigt. Bin ein großer Fan des englischen Frühstücks. Also mal ein knuspriges Spiegelei, gerne auch ein zweites dazu. Dann die klassischen hellen Bohnen in dieser Tomatensoße. Vielleicht noch ein knuspriges Stück Speck, Bacon, wie es so schön heißt, dazu. Ja. Gerne dazu ein frisches, gerne auch helles Brötchen mit Butter oder Margarine beschmiert. Obwohl ich mag beides eigentlich gar nicht so gerne, sondern ich schmier mir das Brötchen dann mit so einem Mayonnaise-Ersatz. Um die Sache ein bisschen, oder Remoulade, um es noch ein bisschen würziger zu haben, damit man nicht nur Fettgeschmack im Mund hat. Ja, und abrunden kann man das Ganze gerne auch noch mit einer weiteren Brötchenhälfte, die dann dick eingeschmiert ist mit streichbarer Schokolade. Ja, sehr gut. René? Butter oder Margarine? Also ich bin von Butter kürzlich umgestiegen auf Margarine, aber nicht aus irgendwelchen Gründen, sondern einfach nur so. Und ich esse keine Marmelade, ich esse auch keinen Honig aufs Brot und auch keine Nutella. Bei mir ist es aufs Brötchen. Da gibt's noch andere, da gibt's noch andere. Ach so, ja, andere Schokocreme, genau. Doch, ich habe es tatsächlich mal probiert. Ich weiß den Namen der Firma leider nicht. Frischkäse im Schokogeschmack. Also Frischkäse, ja. Schoko. Schmeckt wie Nutella, finde ich. Und ist halb so ungesund, habe ich den Werten entnommen. Ja gut, das ist ja bei vielen so, ne? Ja. Aber ihr habt das Konzept verstanden, weil da kam jetzt auch noch eine Frage, Nutella mit oder ohne Butter? Da ist René ja raus. Und wenn, dann mit Butter. Ja, bei Marc? Das ist eine schwierige Kiste, weil mitunter verstärkt der so ein kleiner Hauch, so ein kleiner Strich Margarine und oder Butter den Geschmack und gibt dem noch so etwas Kühles im Mund gegebenenfalls. Das kann schon ganz sexy sein. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir das im Laufe der Jahre so ein bisschen abgewöhnt. Und das muss schon ein ganz besonderes Wochenende sein, wenn ich mir noch ein bisschen Fett unter die Schokocreme schmiere. Da muss ich mir aber richtig was gönnen. Ich finde das herrlich, wie Marc das erläutert. Ja. Ah, Moment. Da muss ich noch was dazu sagen. Ja. Da gibt es noch eine wunderbare Alternative. Nämlich vielleicht hat der eine oder andere so ein bisschen Erdnussbutter im Haus. Oh. Ja, so eine Erdnusscreme. Die schmiert man sich aufs Brötchen. Und dann so ein bisschen Schokocreme da drüber. Eine vollständige Mahlzeit, zumindest kalorientechnisch. Also ja, Erdnuss, sicher, aber gut. Das ist ja nicht jeden Tag. Nee. Ab und zu muss man sich auch mal was gönnen. Ja, das stimmt. Fleischsalat. Siehst du, schon hast du mich kennengelernt. Ja, und zum Frühstück gehört natürlich immer noch die Frage, Kaffee oder Tee? Das ist absolut richtig. Diese Frage gehört dazu. Die gebe ich gerne weiter an René. Kaffee, Tee überhaupt nicht. Also Tee schon gar keinen schwarzen Tee, keinen grünen Tee, keinen weißen Tee. Wenn dann höchstens mal einen Räubusch-Tee oder einen Pfefferminztee oder so. Genau, aber in der Regel kein Tee. Tee. Ich habe eine Frage. Hm. Macht man in der Teefabrik eigentlich Kaffeepausen? Du, wir sind noch nicht im Betrieb. Dann erzähle ich dir nachher nochmal. Genau. Stefan, Kaffee oder Tee? Und wie viel Kaffee vor allem? Zum Frühstück ganz klar Kaffee. Ne? Mit Milch natürlich, aber ohne Zucker mittlerweile. Tee trinke ich sehr viel. Das war früher anders, aber jetzt trinke ich mittlerweile sehr viel Tee. Was sagt dein Zahnarzt wenn man dazu? Jetzt das, was soll der dazu sagen? Tee ist gesund. Sie haben aber schöne rote Zähne. Naja, nee, also die meisten Tees, die ich trinke, sind, also ich habe so eine Mischung aus so eine Box, wo immer verschiedene Sorten drin sind. Da ist von Salbei bis Ingwer über, weiß ich, Kurkuma, Zitrone, also verschiedenste Mischungen. Und da das klingt kann man toll. Jeden Tag das klingt wirklich toll. Trinken. Ja. Ne? Also man beachte einerseits, dass es da qualitativ wirklich Unterschiede gibt. Das schmeckt man mitunter auch raus, wenn man sich ein bisschen mit Tee befasst. Und bei Tee stellt sich auch immer die Frage, weißer, grüner, schwarzer, roter, also der Räubusch, der Rotbusch-Tee oder ein Kräuter- oder ein Früchtetee. Genau, also ich bin eher für Kräuter. Die anderen, so grünen Tee, schwarzen Tee habe ich früher mal getrunken, aber fand ich irgendwann nicht mehr so cool. Ja. Also Pfefferminztee kann man trinken, das, also so Kräutermischungstee gibt es ja auch hier 7, 9 Kräuter, was auch immer. Ja, den Tag über musst du viel trinken. Ja, Marc, mittlerweile bin ich bin definitiv Fraktion Tee. Schon in jungen Jahren, ob meines damaligen sehr niedrigen Blutdrucks und häufig abklappenden Kreislaufs, habe also wirklich Kreislaufprobleme gehabt, musste dann also Medikamente nehmen, hat sich aber alles gegeben, als ich anfing ein bisschen Sport zu machen, so kurz vor der Pubertät. Na, jedenfalls hat man mir damals gesagt, also pass auf, um morgens ein bisschen deinen Kreislauf in Schwung zu bringen. Junger Freund, stell dich unter die kalte Dusche. Da waren sie bei mir genau richtig. Oder aber gewöhnt ihr an, morgens Kaffee zu trinken. Na, da habe ich der Sache natürlich mal eine Chance gegeben. Viel Milch, viel Zucker. Ja. Gekostet, festgestellt, so viel Milch und Zucker gibt's ja nicht auf der Welt, dass mir das schmecken könnte. Und den Geschmack von Kaffee oder Cappuccino oder was es da alles gibt, ist alles nicht meins. Also hier in einem Tiramisu, glaube ich, da hast du ja auch so ein bisschen kalten Kaffee mit drin. das so als Nachtisch, okay, das lasse ich mir dann noch gefallen, wenn es nicht zu scharf ist, quasi zu streng schmeckt. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall Fraktion Tee. Dort habe ich auch keine Ressentiments. Ich bin kein Verfechter folgender Sachen. Fenchel, Anis, Kümmel. Ah, genau, das mag ich alles drei nicht. Die würde ich trinken. Ja, es ist widerliche Seuch, aber gut. Wie gesagt, wenn wir alle gleich wären, wären wir alle Rechtsanwälte, wäre langweilig. Ja. Mein Lieblingstee ist Earl Grey. Ein mit Bergamottenöl angereicherter Schwarztee bester Qualität. Bist du auch so ein Typ, der seinen Tee, also Stefan und ich hatten mal einen gemeinsamen Chef, der hat seinen Tee, der konnte es nicht mehr feuern, ne? Das fiel mir auch ein, ja. Der hat seinen Tee mit Thermometer und keine Ahnung was zubereitet. Das musste dann, der hat einen Timer gestellt. Ich benutze einen Timer stelle ich mir auch, aber ein Thermometer brauche ich dafür nicht. Weil du sollst es ja immer mit frischem, kochendem Wasser aufgießen. Genau. Macht die Sache einfach. Ja. Apropos Zubereitung. Sogar, ja. Stefan, wenn du deinen Kaffee zubereitest, was hast du da? Kaffeemaschine, Kapseln? Also Kaffeemaschine habe ich nur, wenn ich jetzt Besuch kriege. Für meinen Kaffee früh nehme ich löslichen Kaffee mit dem Wasserkocher. Ach so, also, ja. Okay. Und dann, wenn Besuch kommt, gibt es den guten Filterkaffee? Da kann man den guten Filterkaffee nehmen, ja. Da also gibt es Rating Tee. Wir haben eine Handmühle zum Bohnen. Ne? Ja, kenne ich. Und dann French Press. Das heißt, du hast dann so ein Brotum heißen die, glaube ich, die Teile. Du hast so einen Glasbehälter, so einen hohen. Hier so ein da kippst unten dann die geriebenen Kaffeebohnen rein und dann schüttest du kochendes Wasser drauf. Was? Gemahlen, nicht gerieben. Die gehobelten Kaffeebohnen. Ja, die fein säuberlich gestückelten Kaffeebohnen gibst du da rein und dann gießt du das mit dem kochenden Wasser auf, lässt es ein bisschen stehen und dann drückst du von oben so ein rundes Sieb auf den Kaffee oder auf das Wasser rauf. Dadurch wird der Kaffeerest nach unten gedrückt und du hast keine Krümel im Kaffee. Im Prinzip fast wie ein türkischer Kaffee, nur ohne, dass du danach aussiehst, als hättest du Wäsche im Gesicht in den Sandkasten gefallen. Hast du Schlammkrümelfresse? Ja, also was René gerade erzählt hat, das kennen wir alle noch aus den 90er Jahren, aus der Werbung mit dem Affen, der da das runtergedrückt hat. Ach so, weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ne? Kann sich einer an den Namen erinnern noch? Nee, das von dem Affen. Ja, genau. Und die Story, die René erzählt hat, ging mir, als ich zum ersten Mal türkischen Kaffee getrunken habe, ging mir das auch so auf mich. Ich dachte, ich habe einfach einen Schluck genommen und dachte, was ist denn das jetzt? Also was ich hat finde, sie vergessen, den Kaffee zu filtern? Also, toll. Sehr lustig. Wurde sie nicht voll, man musste die Zähne zusammenbeißen beim Trinken und dann durch die Zahnlücken schlürfen. Genau, dann geht es noch. Aber was ich finde, was gar nicht geht, sind Kaffee mit Kapseln. Also das finde ich eine komplette Umweltsauerei, so Kaffee mit Kapseln oder auch so eine so eine Senseo-Maschine, die haben ja keine richtigen Kapseln, die haben ja eher so eine, wie so ein Teenetz, ne, wie so ein Teebeutel machst du dazwischen. Das geht dann noch. Ja, so eine Maschine habe ich gar nicht im Haus. Ja, muss mal, wenn wirklich frisch gemahlenen Kaffee trinken willst, kann ich dir echt so eine Mühle, so eine Handmühle empfehlen und gibt es auch elektrisch, ne, für die jetzt nicht so selber ihren Kaffee zubereiten wollen. Ja, ist eine günstige Variante. Und ich empfehle euch einen guten Barista. Gut, der kostet ein bisschen Geld, aber ich hätte auch gerne ein bisschen Personal zu Hause. Ja, wirfst du halt die Putzfrau raus. No. Damit sich die Putzfrau nicht den ganzen Tag langweilt, habe ich mir noch einen Barista dazu gegönnt. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben natürlich noch ganz viele andere Fragen. Ja, das machen wir mal wieder, auf jeden Fall. Die heben wir uns auf, genau. Und ich finde, das Spielprinzip ist total einfach und ich glaube, man lernt die Leute ganz gut kennen dabei, oder? Wie ging euch das jetzt? Ja, vieles hätte ich von dir nicht gedacht, Stefan, aber einiges war mir komplett klar von vornherein. Okay. Gut. Ja, und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was man fragen kann, end oder weder, dann einfach her damit. Kontaktmöglichkeiten habt ihr. Ne? Dann würde ich sagen, fehlt eigentlich nur noch eins in der heutigen Podcast-Folge. Oder wie seht ihr das, René, Marc? Ja. Entschuldigung, ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Marc oder René? Das hätte auch eine Frage sein können. Tja. Aber so weit wollen wir es nicht treiben. Dann bauen sich ja wieder Spannungen auf. Ja? Ich wollte es gerade sagen. Das zieht sich hier durch heute. So, ich merke gerade, mein Licht, meine Kamera, mein Kameralicht wird immer dunkler. Das heißt, wir sind schon an einem weit fortgeschrittenen Punkt dieser Podcast-Folge in Folge 80 und starten jetzt in das Witz-Battle. Witz-Battle. Das Prinzip kennt ihr, unsere Stammhörer. Jeder von uns hat drei Witze, eventuell gibt es eine Bonusrunde. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Marc, du stehst schon am Startblock, dann rennen wir los. Ja. Runde 1. Mein liebstes Kochbuch beginnt mit den Worten: Schalten Sie zunächst den Rauchmelder aus. Sehr gut. Warum wollten Sie Schülerlotse werden? Ja, ich dachte, es macht Spaß zu entscheiden, welches Kind überfahren wird und welches nicht. Schülerlotse. Oha. Ja, ich habe heute ein paar Kurz- und wahrscheinlich Flachwitze, aber ich habe auch eine gute Weisheit, und zwar: Was können wir denn noch von Flamingos lernen? Also ganz klar, im Leben ist es gar nicht so wichtig, dass man mit beiden Beinen im Leben steht. Ja. Na, der kommt tief, oder? Der muss erst noch so ein bisschen nachwirken. Ja. Runde 2. Also ich glaube ja, mein Hund ist echt richtig faul. Wie kommst du denn da auf? Sieht doch ganz normal aus. Ja, aber du weißt ja, wie Hunde so sind. Wenn die raus wollen, dann gehen sie im Flur und bringen ihrem Herrchen irgendwie die Leine. Dann weißt du Bescheid. Ja, macht er das nicht? Naja, meiner bringt mir eher die Autoschlüssel. Voll Sau. Okay. shit, warte mal. Da habe ich gleich einen Anschlusswitz. Und zwar, wie war der? Man sagt doch, man isst, was man isst. Ne? Ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals ein faules Stück Scheiße gegessen zu haben. Ich glaube, das war für mich der Beste heute schon mal. Sehr gut. Ja, was macht ein Holländer, nachdem sein Land die Fußball-WM gewonnen hat? Naja, mach wer? Er macht die PlayStation aus und geht ins Bett. Also. Uiuiui. Uiuiui. Die armen Holländer. Runde 3. Neulich beim Vorstellungsgespräch: Wir würden ganz gerne von Ihnen wissen, warum Sie das letzte Unternehmen, in dem Sie beschäftigt waren, schlussendlich verlassen haben. Das werde ich Ihnen ganz genau sagen. Der fähigste leitende Mitarbeiter dort war ein Kupferkabel. Sprich, den müssen wir mal merken. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich habe einen Kollegen auf Arbeit, der versucht, mich immer mit Fremdwörtern zu beeindrucken. Aber ich lasse mich von sowas nicht imprägnieren. Genau. Ja. Ja. Ich habe das ja gesehen. Ich habe eine Bibel bei eBay eingestellt. Hat schon 10 Gebote. Da hast Runde du dich eigentlich auf dem falschen Fuß erwischt. Das war die The Writer. Genau. Ja, dann hauen wir noch einen hinterher, oder? Bonusrunde. Ja. Ja. Hat den Fahrt. Boah, wie wär's mit einem kurzen, knackigen? Münzwurf beim Friseur. Ganz klar. Zopf oder Karl? Alter, warte, ja, da habe ich einen guten Anschlusswitz. Wie nennt man einen Polizisten ohne Haare? Glatzkopf. Sehr gut. Sehr gut. Pass auf, ich habe jetzt hier auch einen flachen, aber da muss man erstmal drüber nachdenken. Wie nennt man jemanden, der DIN A4 Blätter scannt? Skandinavier. Was? Skandinavier. Avia. A4. Skandinavier. Nee. Kann ich den ersetzen mit einem anderen? Ja, bitte. Ja, mit dem Witz, pass auf, Stefan. Wie nennt man einen Außerirdischen, der sich für EDV interessiert? Einen Italien. Alien. IT-Alien. Ja. Italien. Ey, sehr gut. War dasselbe Niveau. Der ist genauso, ne? Der ist genauso unerzählbar. Ja. Genau. Der hat mir genauso wenig gefallen. Ja, korrigier mal deinen Witz, Stefan. Ich möchte auch noch einen bringen, einen guten. Genau. Ja, ich auch. Ich auch. Warum hebt man eine heruntergefallene Uhr nicht auf? Ja? Ist ja ganz klar. Fehlendes Urheberrecht. Hilfe. Ja, der ist flach. Hilfe. Oh Gott. Du sag mal, diese neuen Bonbons hier, die du mitgebracht hast, die schmecken aber sehr intensiv. Antwort: Das sind Brühwürfel! Oh. Okay, also warte auf, ich habe mich neulich für ein Erotikmagazin ausgezogen. Hat aber nichts gebracht. Der Kioskbesitzer wollte trotzdem, dass ich es bezahle. Oh, nein. Ja, das ist mein Humor. Ja, dann gefällt dir der hier auch. Wie nennt man einen russischen Baum? Dimitri. Na gut. Schon besser, oder? Also, ich glaube, Stefan kommt heute aus seinem... wir müssen so langsam zum Ende kommen, Leute. Ja, gut, dann mach deinen Abschlusswitz. Na gut, also nennt mich eitel, aber ich trage Kondome mit Bügelfalte. Okay, warte auf, mein letzter Witz heute. Im Schlaf geküsst werden ist die reinste Form der Liebe. Es sei denn, du lebst allein oder im Gefängnis. Eieieiei. Na gut, ich überlege, welchen haue ich jetzt hier noch raus? Na, einen von den guten. Okay. Was ist süß und hüpft durch den Dschungel? Tarzipan. Ich sagte einen von den guten. Na gut, dann der vielleicht. Welches Werkzeug hat immer gute Ideen? Ein Vorschlaghammer. Okay, ich glaube, wir sollten das Thema erstmal beenden. Warte, heute. Ich habe noch einen. Nein. Das Kapitel Stefan werden wir jetzt zumachen. René und ich machen noch eine halbe Stunde weiter, aber Stefan, glaube ich, ist raus, weil sonst bauen sich hier wieder Spannungen auf. Absolut. Genau, da haben wir es wieder. Ne? Ja, prima. Geile Witze, muss ich mal ehrlich sagen. Ja, war eine spannende Folge. Definitiv. Folge 80 geht zu Ende in diesem Moment. Und von daher können wir uns nur bedanken bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid in 2 Wochen wieder dabei. Bleibt gesund. Und Marc und René haben jetzt noch die Möglichkeit, ein Schlusswort zu sagen, beziehungsweise einen Schlusssatz, weil eine Sache fehlt ja noch, nämlich das Zitat dieser heutigen Folge. Ja, also an euch da draußen, es war mir ein Fest. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich bin raus. Tschüss. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von, weiß ich nicht mehr, aber es lautet: Zwischen zu früh und zu spät liegt immer nur ein Augenblick. Tschüss. Tschüss. Übrigens, hören kannst du uns bei den meisten Podcast-Plattformen. Abonniere uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und hier sind die Outtakes. Läuft. Alter Falter. Ich lass mir hier nur so 10 Minuten anzeigen, dann kann ich besser die Ausschläge sehen. Denn ihr wisst ja, Ausschläge sind auch Schläge. Ich sag nur Herr Zverev. Der hat keine Aufschläge gemacht. War der pisst, der Mann. Gut, Mädels. Und die Uhr läuft nicht los. Ach so, ich muss ja auf die Uhr klicken, nicht auf den geteilten Screen. Ist klar. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht bei Präsentationen. Okay. Toi, toi, toi. Aufnahme läuft, ja? Ja, ja. Schönes Ende. Folge 80, voll spannend. Genau, die Folge, in der ihr uns noch genauer kennenlernt, als ihr uns eh schon kennt nach 80 Folgen. Ach, war das jetzt schon der Anfang? Ja, natürlich. Und jetzt hätte jemand draufreden können und einen weiteren Fakt zur Sendung beitragen können. Wir machen es nochmal. Ja, müssen wir nochmal anfangen. Ja. Ja, jetzt gleich geht's los mit Folge 80. Und nochmal. Genau, du sagst deinen Satz, ich sag einen Satz und Marc haut noch einen oben drauf, ja? Und dann ist gut? Alles klar. Wir machen nochmal. Ja, nochmal. Genau. Stefan, okay. Leite nicht zu mir über. Soll ich den Satz einfach, sag einfach, du machst die Begrüßung und hallo. Ich hau einen Satz raus. Du schaffst es wirklich an richtigen Punkten, die theatralischen Pausen zu setzen. Du sagtest, der Johannes, der weiß ja, dass ich ein riesen BVG-Fan bin. Ich dachte, wie geht dieser Satz weiter? Ich darf euch dazu drängen, dass wir das Telefonat beenden. Ja, siehst du, jetzt wo wir können, legst du nicht auf. Ich habe noch 15 Minuten, dann muss ich erst ins Bett. Ich sag immer, die Sendung, die kann bei der Aufnahme sein, wie sie will. Stefan schneidet uns das immer so schön zurecht. Donnerwetter. Ich bin mir nicht sicher, ob Stefan wirklich irgendwas schneidet. Nee, doch. Die Hälfte von euch ist ja gar nicht mehr drin. Dann würde ich sagen, stoppen wir jetzt einfach. Und zählen nicht runter, damit René sich nicht beschweren kann. So, wir machen heute mal was ganz anderes. Wir drücken einfach die Stopptaste, ohne vorher zu zählen. Ein Novum. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Aber wir müssen vorher Stopp sagen. Und Stopp. Stopp. Stopp.